Sie hören Wirklich, er war unentbehrlich von Wilhelm Busch aus Wikisource der Freien Quellensammlung. Gelesen von Jonathan Groß. Wirklich, er war unentbehrlich. Überall, wo was geschah, zu dem Wohle der Gemeinde, er war tätig, er war da. Schützenfest, Casinobälle, Pferderennen, Preisgericht, Liedertafel, Spritzenprobe, ohne ihn, da ging es nicht. Ohne ihn war nichts zu machen, keine Stunde hat er frei. Gestern, als sie ihn begruben, war er richtig auch dabei.